Folge 1. Viele Zuhörer haben in der letzten Zeit gefragt, wie es zum heutigen Zeitpunkt denn nun wirklich um die Energiewende in Deutschland bestellt ist. In den Nachrichten werden gerne ganz unterschiedliche Zahlen und Statistiken herangezogen. Mal geht es um die Stromerzeugung, mal um den Stromverbrauch, mal um die Brutto-, mal um die Nettowerte, mal um die Wärmeenergie. Man verliert hier sehr leicht den Überblick. Herr Kirchhoff, Sie sind ein enger Berater des ehemaligen EU-Energiekommissars und kennen sich in der Materie wie kaum ein anderer aus. Könnten Sie etwas Licht in dieses Wirrwarr bringen? Ja, diese Fülle von Einzelheiten und Fachbegriffen wirken, zumindest auf den ersten Blick, ziemlich durcheinander. Das gilt vor allem dann, wenn man sich damit nur gelegentlich auseinandersetzt. Ich denke, um etwas Klarheit zu schaffen, muss man als erstes einmal die beiden Termini Energieverbrauch und Energieerzeugung definieren und klar gegeneinander abgrenzen. Fangen wir mal mit dem Wort Energieerzeugung an. Bei der Energieerzeugung geht es gar nicht um das Erzeugen von Energie im wörtlichen Sinne, denn Energie kann eigentlich gar nicht erzeugt werden. Sie wird im physikalischen Sinne lediglich aus einer Form in eine andere umgewandelt. Zum Beispiel wird Wärme in Strom, Erdöl in Wärme, chemische Energie in kinetische umgewandelt und so weiter. Deshalb ist der umgangssprachliche Begriff Energieerzeugung eigentlich falsch. Häufig wird er aber als Synonym für die Stromerzeugung oder, um es noch genauer zu sagen, die Einspeisung elektrischer Energie ins Stromnetz verwendet. Das, was wir umgangssprachlich als Energieverbrauch verstehen, ist wiederum im Grunde genommen der Bedarf an Strom, den wir für den Betrieb verschiedener Geräte zur Beleuchtung, Kühlung, Heizung und vieles mehr benötigen. Doch verbraucht wird nur der Strom. Die Energie verschwindet, wie wir oben erklärt haben, nicht. Folge 2. In der heutigen Folge bin ich an einem ganz besonderen Ort zu Gast. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald. Von hier aus werden wir gleich gemeinsam einen Ausflug in die Zukunft unternehmen. So, ich stehe jetzt direkt vor der Fusionsanlage Wendelstein 7X. Mit einem Radius von 5,5 Metern im Kern und einer Höhe von 3,5 Metern ist es die weltweit größte Anlage dieses Typs. Was sie kann, erfahren wir gleich von Herrn Dr. Johannes Gruber. Dr. Gruber ist theoretischer Physiker und forscht auf dem Gebiet der Magnetfelder. Hallo, Herr Gruber. Hallo. Herr Gruber, können Sie uns kurz erklären, wie diese Anlage funktioniert? Was machen Sie hier genau? Gern. Schauen Sie mal, Sie haben da gerade unsere Infobroschüre in der Hand. Darin ist im Grunde auch unser wichtigstes Ziel formuliert. Wir möchten gewissermaßen das Sonnenfeuer auf die Erde holen. Die Frage ist nur, wie das gehen soll. Um das herauszufinden, stellen wir hier einige Experimente an. Aber natürlich können wir nicht mit dem Sonnenfeuer direkt experimentieren, sondern nur mit dem enormen Energiepotenzial der Sonne. Die Sonne und auch alle anderen leuchtenden Sterne strahlen viel Energie ab. Dadurch entsteht zum Beispiel der Lichteffekt, den wir alle mit bloßem Auge sehen, oder auch die Sonnenwärme, die wir auf der Erde spüren. Ursache für diese Effekte ist eine Atomkernfusion. Das heißt, eine Kernreaktion, bei der zwei leichte Atomkerne zu einem neuen, schwereren Kern verschmelzen. Damit diese Kernreaktion überhaupt erst einmal ausgelöst werden kann, müssen die Atomkerne sich annähern. Sie müssen einander so nahe kommen, dass sie sich nicht mehr gegenseitig abstoßen, was sie normalerweise aufgrund der elektrischen Ladung tun. Wenn sich dann zwei Atome schließlich berühren, kommt es zu einer Kernfusion und dabei wird enorm viel Energie freigesetzt. Der Fusionsprozess erfolgt aber nur unter großem Druck und bei hohen Temperaturen. Im Inneren der Sonne herrscht eine Temperatur von etwa 15 Millionen Grad. Bei solchen Werten spielt es wohl keine Rolle mehr, ob wir von Celsius oder Kelvin sprechen. Nun, was in der Sonne eigentlich ständig vor sich geht, versuchen wir hier mit unseren Experimenten unter Laborbedingungen nachzustellen.